You know what's clutch? Herzlich willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime-Blog. Mein Name ist Pascal. Und Timo ist auch wieder am Start. Was geht, was geht, was geht? Ehrlich jetzt? Ja. Ich habe gesagt, ich wollte es nicht machen, aber okay. Was mit Hassan Sanity? Hassan, mein Bro, der sitzt hier neben mir. Naja, Quatsch. Gut für euch, dass ihr euch den geangelt habt. Macht auf jeden Fall enorm Bock. Der macht Boogie heute Nacht nass. Ah, guck mal. Oder so ähnlich. Ich bin Team Boogie, das weißt du ganz genau. Da kann ich nicht mitgehen mit der Vorhersage. Hm. Ja, ich... Naturgewalt. Ich wollte jetzt wenigstens noch einmal dir zu dir kurz irgendwas Erfreuliches von den Heat anschneiden. Wobei, euch geht's ja besser als den Nets. Weil wir reden ja heute gar nicht über die Heat. Dafür spielen die Nets eine ziemlich zentrale Rolle in dem Podcast. Habe ich mir nicht ausgesucht. Die Liga gibt so aktuell im Moment... Das sagt er jetzt einfach so. Er hat mich dazu gezwungen. Ja, sehr habe ich dich dazu gezwungen, über die Nets und ja, direkt zwei Themen zu sprechen. Ich kann da nichts für, wie gesagt. Das sind nur mal Themen, die jetzt in den letzten drei Tagen nicht die Liga dominiert haben, aber in einer recht ruhigen Woche eher am ehesten für Furore gesorgt haben, würde ich sagen. Anfangen wollen wir aber bei den Cavs, wo es Anfang der Woche, glaube ich, war es, ja, ein bisschen Unruhen gab um eine Aussage von Coach David Blatt. Und zwar hat ein Reporter gefragt, ey, ihr habt Kyrie, ihr habt Kevin Love, das sind ja schon mal zwei Max-Player, die im Team sind, vom ganz offensichtlichen LeBron James natürlich mal entfernt. Und Blatt hat einfach so total aus dem FF gesagt, ey, Kevin ist aktuell oder noch kein Max-Player. Das hat für ein bisschen Wirbel gesorgt. Frage an dich, so ist generell auch eine Sache gewesen, dass Love gesagt hat, er möchte seine Spieleroption ziehen oder nee, seine von seiner Option frühzeitig aus dem Vertrag auszusteigen halt nicht Gebrauch machen. Ich glaube, so ist es richtig. Wir haben viel über Love schon in dieser Saison gesprochen. Glaubst du halt, dass er wirklich sagt, okay, ich nehme 2015, 2016 die Saison noch mit, auch in Cleveland und bleibt so mit dem Team kurzfristig erhalten und er dann sagt, okay, ich gehe lieber, oder wie stehst du zu dieser Diskussion jetzt? Natürlich auch mit David Blatt und seiner jüngsten Aussage im Hintergrund. Also wir haben ja wirklich schon oft darüber geredet. Mhm. Als wir zuletzt darüber geredet haben, war ich mir ja eigentlich ziemlich sicher, dass Love langfristig bei den Cavs bleibt und er sich da auch in seine Rolle einfinden wird. Aber jetzt, wenn man vom Coach hört, ja, er ist kein Maximalspieler und ja, ich weiß nicht, ob das so wirklich Aussagen sind. Bei ihm läuft es im Moment sowieso nicht richtig, das weiß er selber. Wenn man dann noch so eine Aussage vom Coach hört, die dann in den Medien noch so breit getreten wird, ich glaube nicht, dass es unbedingt fürs Selbstbewusstsein gerade hilfreich ist. Also im Moment glaube ich echt, dass das ein kurzzeitiges Gastspiel in Cleveland sein kann. Also ich bin da so ein bisschen unentschlossen. Mhm. Also mein Unterbewusstsein, da bin ich noch eher so, er bleibt. Aber wenn man jetzt einfach mal die Fakten sieht, auch wenn er gesagt hat, er bleibt oder er wird die Spieleroption ziehen, es ist halt dann in der übernächsten Saison immer noch die Möglichkeit, dass er gehen kann. Mhm. Auch wenn ich im Moment immer noch kein Team für ihn sehe. Aber ich habe keine Lust wieder auf das LA-Bashing. Dann gibt's wieder Ärger. Ja, also ich glaube, im Moment ist das so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Hm. Du hast ja die Medien jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen, kurz. Nur mal, um fair zu bleiben. Also ich glaube, dass David Blatt in dem Moment halt das gesagt hat, was ihm gerade so auf der Zunge lag. Als er dann jetzt nochmal nachgefragt, weil es ja auch das, oder dieser Satz ein paar Wellen geschlagen hat, hat er halt gesagt, Ich gebe eigentlich nicht so viel auf soziale Netzwerke, ne, was so ein Kommentar ja auch erstmal groß macht. Er hat sich da ein bisschen missverstanden gefühlt. Angeblich wollte er nur sagen, dass Kevin Love aktuell im Team steht und ja einfach keinen Maximalvertrag hat. Was jetzt wirklich die Wahrheit ist, ich meine, das weiß wahrscheinlich nur David Blatt. Ja, mal gucken. Also er hat wohl mit Kevin Love scheint es jetzt kein Beef zu geben, wurde wohl ein bisschen missverstanden. Was auch immer. Nur fairerweise kann man das ja jetzt sagen, dass er sich da gerechtfertigt hat. Aber das ist dann schon eine große Verwechslung, ne? Ja, analysiert man das jetzt wirklich, glaube ich, dass die Erklärung von ihm zwar schlüssig ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es die Wahrheit ist, weil Kyrie Irving, soweit ich weiß, spielt aktuell auch noch nicht für einen Maximalvertrag. Ich glaube, der ist noch in seinem Rookie-Vertrag und wird erst im nächsten Jahr Maximalspieler. Also streng genommen hätte er direkt bei beiden sagen sollen. Aktuell hat keiner von denen Maximalvertrag. Ja. Zumal man jetzt auch sagen muss, ich glaube, Kevin Love musste sich jetzt auch mal in einem kompletten vierten Viertel hinsetzen. Ich weiß nicht gegen wen das. Ich meine, die Cavs haben das Spiel verloren und Love hat den Gegen kompletten. Phoenix. Gut, du weißt über die Cavs besser Bescheid als ich. Ja. Saß er halt als ehemalige Franchise-Säule der Timberwolves mal eben locker flockig ein komplettes Schlussviertel auf der Bank. Sind alles so ein paar Indikatoren, dass ich denke, Bletts Aussage war schon so gemeint, wie wir es interpretiert haben. Ja. Ja. Mh. Deswegen sage ich ja, also das ist irgendwie unglücklich, gerade in der jetzigen Lage der Cavs. Ja. Wobei das wahrscheinlich auch eine Rolle spielt. Also ich glaube, wenn die Cavs auf 1 im Osten wären, dann würde da niemals so eine Aussage bei rumkommen, egal wie sie gemeint war. Ich glaube, das ist auch. Blatt steht halt ziemlich unter Druck und das soll jetzt keine Entschuldigung dafür sein, weil sowas sagt man eigentlich nicht über seine eigenen Spieler, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit, meiner Meinung nach. Schon gar nicht, wenn es nicht läuft, aber es wäre halt dann auch so eine Erklärung, ne? Wobei ich muss ja sagen, mal davon abgesehen, dass man sowas nicht sagt, finde ich, hat er ja recht. Also Ja. Punkt. Also ich finde, du bist kein Maximalvertragsspieler, wenn du jetzt mittlerweile in fast 40 Spielen, das heißt, die Saison ist halb rum, mit deinem Team erstmal, ich glaube, sie sind jetzt bei 500 mal wieder, also haben eine ausgeglichene Bilanz, müssten sie jetzt haben, durch den Sieg gestern gegen die Lakers. Hat jetzt aber, wirft aus dem Feld als, gut, als Power Forward, als Stretch 4. Wie auch immer, 43% aus dem Feld. Unterdurchschnittliche 3-Punkte-Werte, die man von Kevin Love jetzt seit, weiß ich nicht, seit seinem dritten Jahr in der Liga eigentlich nicht mehr so kennt. Zumindest wenn er fit war, und er ist ja im Moment fit. Ja, also defensiv ist es natürlich wieder eine komplett andere Sache. Also wenn ich da teilweise sehe, wie er sich verhält und auch was seine Zahlen sagen. Ich meine, wenn Kevin Love einen Wurf verteidigt, geht aktuell 49,4% der Würfe seines Gegners gehen rein. Ganz schlimm wird es dann, wenn er versucht, einen auf, in Anführungsstrichen, Ringbeschützer zu machen. Da lässt er mal eben, weiß ich nicht, über 60% zu. Ich sage nicht, dass es jetzt komplett abnormal ist oder so, aber es ist schwach. Ganz klar. Und er ist ein Offensivspieler, bei dem aktuell der Wurf nicht richtig fällt, der auch aufgrund von LeBron und Kyrie, die ja recht balldominant sind, nicht mehr so in diese Vorbereiterrolle wie in der letzten Saison in Minnesota kommt. Also er spielt jetzt auch nur in Anführungsstrichen 2,3 Assists. Also im Moment, klar, 17 und 10 klingt erstmal gut, aber ist für mich kein Max-Spieler, weil er ist halt ein Offensivspieler und das ist wirklich das Einzige, wofür ich ihn bezahlen würde. Und wenn er dann jetzt nicht offensiv stark agiert, dann würde ich mir auch überlegen, ob ich ihm das ganz große Geld hinterherwerfe. Ja. Wobei, das sollte Cleveland vielleicht tun, weil sonst haben sie Andrew Wiggins, Anthony Bennett für nichts abgegeben, im Grunde. Wenn sie die Championship auch nicht gewinnen. Ja, also du meinst jetzt, dass er nicht aus seinem Vertrag aussteigt im Sommer, so wie er es angekündigt hat. Also ich glaube auf jeden Fall. Also nee, ich glaube, er bleibt im Sommer. Also ich glaube, er bleibt im Sommer über. Was danach ist, das ist dann wieder eine andere Frage. Dann könnte es nämlich auch in Kalifornien wieder bergauf gehen bei Teams, wo er unterkommen könnte. Je nachdem, wie man sich im Draft anstellt, in der Free Agency. Ich glaube, 2016 ist halt einfach die Versuchung für die Free Agents sehr, sehr groß. Oder beziehungsweise für die Spieler, die Free Agents werden. Und ja, dann ist halt alles möglich. Es kommt auch, glaube ich, darauf an, ob er den Erfolg hat oder eben nicht. Er kann es jetzt auch einfach nur als Sprungbrett nehmen, so jetzt spiele ich zweimal, kann man ja von ausgehen, zweimal Playoffs. Dass er da die Erfahrung sammelt und dass er dann sagt, jetzt will ich wieder das Gesicht einer Franchise sein. Zumal ja 2016 enorm viel Geld in der Liga wahrscheinlich vorhanden sein wird. Richtig. Das ist ja auch so eine Komponente, die jetzt bei Tristan Thompson eine Rolle spielte. Wurde auch in dieser Woche kam das ans Tageslicht, dass man ihn ja, im Schnitt 13 Millionen pro Jahr, das sind dann 4 Jahre 52 Millionen, wenn ich jetzt richtig Kopf rechne, angeboten hat und er ja auch abgelehnt hat. Warum sollte ein ja, junger, durchaus talentierter, aber dann doch auch wieder inselbegabter Spieler so ein Angebot ausschlagen, wenn, weiß ich nicht, also wenn man sich mal so die anderen Spieler in der Liga anguckt, unter anderem oder besonders auf den Point Guard Positionen wie Mike Conley, Stephen Curry, die man jetzt eigentlich nicht so richtig vergleichen kann, weil die ja auch den Vertrag vor mehreren Jahren unterschrieben haben, aber viel mehr als die zu verdienen, ist natürlich erstrebenswert für einen ja, jungen Bankspieler, ist es ja im Grunde. Aber er wird sich auch sagen, hör mal, wenn ich jetzt mich noch ein bisschen weiterentwickle und jetzt die Qualifying Offer nehme im nächsten Jahr und dann 2016 Unrestricted Free Agent werde und einfach diese Liga mit dem ganzen Geld, das 2016 wahrscheinlich fließen wird, wenn dann ein Bieterkrieg um mich vielleicht entsteht. Dann ist es das Risiko wahrscheinlich wert, so ein lukratives Angebot auszuschlagen. Und ich denke, das ist jetzt auch bei Kevin Love, spielt das eine ganz große Rolle, dass er halt sehr krass auf das Geld schielt, das 2016 im Pott ist. Und ob Cleveland bereit ist, wirklich so tief in die Tasche zu greifen, weil man ja auch LeBron spätestens 2016, soweit ich weiß, nochmal mit einem ordentlichen Vertrag ausstatten muss. Dann hast du noch Kyries Vertrag. Ja. Ja, wobei Kyries Vertrag wird, glaube ich, zu dem Zeitpunkt wie ein Schnäppchen aussehen, wenn er sich weiter konstant entwickelt. Und dann, was wird er dann verdienen? 16, 15, 16, sowas? Ja, Millionen? ungefähr in dem Dreh war das. Könnte circa 10 Millionen weniger sein als LeBron. Und das ist eine ganze Stange Geld. Würde ich sagen. Also. Aber gut, ja, Kevin Love. Immer mal wieder gern gesehenes Thema hier im Klatsch-Podcast. Ja. Wie gesagt, ich. Aber ich würde mich gerne mal wieder positiv zu ihm äußern. Ja, ich auch. Also, okay, was hat er gestern, glaube ich, wieder eine recht bescheidene Wurfleistung gezeigt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich habe den Boxscore noch nicht gecheckt heute. Ach so, ja, gut. 4 von 12, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, Aber gegen die doll war das, Lakers. doll war das nicht. Ja, 4 von 12, 1 von 6 Dreiern mal wieder. Ja, gut, 17 Punkte, die stehen dann in absoluten Zahlen stehen natürlich da, aber. Ja. Ich finde, das ist auch so ein bisschen so ein Phänomen. Plötzlich trifft er den Dreier nicht mehr und wirklich, er steht manchmal so offen da und trifft es einfach nicht. Das ist einfach ungewohnt. Komisch auch. Also, ich habe wirklich gedacht, Kevin Love ist für eine Princeton-orientierte Offensive perfekt. Das Problem ist halt, dass ich die Handschrift von David Blatt auch noch gar nicht erkenne bei den Cavs. Das stimmt allerdings. Würde David Blatt vielleicht sich ein bisschen mehr durchsetzen, könnte Kevin Love vielleicht ein bisschen profitieren. Oder eher profitieren, als das jetzt tut. Anyway, nein, Englisch ist doof. Wie auch immer. Kommen wir jetzt ja, zu den angekündigten ersten Teil der Nets, weil die waren jetzt vor 3 Tagen, 2 Tagen, circa ist es her, enorm in allen Medien eigentlich, weil das, was da durchgesickert ist, betrifft nicht nur die NBA, sondern auch ein Stück weit die Wirtschaft. Das ist ein interessantes Wirtschaftsthema, das auch von Bloomberg, glaube ich, berichtet worden ist. Also es geht um den potenziellen Verkauf der Brooklyn Nets, weil Prokhorov, der bisherige Mehrheitsbesitzer der Nets, gesagt hat, ja, ich bin nach wie vor bereit, mir Angebote anzuhören, und mittlerweile soll er jetzt auch so weit gekommen oder gegangen sein und gesagt haben, Leute, guckt doch mal, was da möglich ist. Der Rubel, ne, gerade ganz schlecht, und sowieso Team kein Erfolg. Mein Spielzeug ist mir zu langweilig geworden. Was war denn so deine erste Reaktion, als du das gehört hast? Und glaubst du überhaupt, da ist was dran? Also erstmal war ich so ein bisschen, ja, kann man, nee, geschockt nicht, aber überrascht, weil ich ja dachte, man geht jetzt den neuen Weg halt. Also weniger große Verträge, mehr Talent und eine gesund zusammengestellte Truppe. Und ich dachte, dass es auch von ihm mehr oder weniger inszeniert worden ist, weil er ja auch ein gewisses Mitspracherecht haben dürfte, was die Zukunft der Nets angeht. Aber wenn man dann so ein bisschen darüber nachdenkt, macht das ja schon irgendwie Sinn, wenn man vorher schon gedacht hat, dass es eigentlich nur ein Spielzeug für ihn ist. Und wenn es da nicht läuft, wird es halt irgendwann langweilig, ne? Und ich glaube, wenn man das aus der Perspektive sieht, dann ist es eigentlich relativ klar, dass das passieren oder dass es passieren könnte. Ja. Prokhorov hatte ja 2010, ich glaube im Ende der Saison, also im Mai hat er sie gekauft, Mai oder April, hatte er ja gesagt, oder hatte sich vorgenommen, 5-Jahresplan durchzuziehen. Also in 5 Jahren will ich ein Championship, sonst heirate ich, sonst weiß ich nicht, was ich sonst mache, stürze ich wahrscheinlich von irgendeiner Brücke. Ich habe keine Ahnung, was er sich da ausgedacht hat, aber der ist, kann man glaube ich jetzt sagen, im Januar 2015 kann man sagen, der ist definitiv gescheitert, der 5-Jahresplan, obwohl er da sehr, sehr viel Geld natürlich investiert hat. Ja, es ist schwierig, die Sache irgendwie. Also ich kann ihn natürlich auch ein Stück weit verstehen, weil, wie gesagt, die Wirtschaftskrise oder beziehungsweise die Rubelkrise da in Russland wird wahrscheinlich auch ihr Übriges jetzt getan haben. Mal sehen, was da jetzt, wie gesagt, bei rauskommt. Ja, hast du denn auch irgendwie, assoziierst du auch gute Sachen jetzt mit Prokhorovs Ära, sage ich jetzt mal, mit den letzten 5 Jahren bei den Nets? Naja, die neue Arena, ne? Ja. Ich glaube, die steht schon mal ganz oben drauf. Ja, dann hat man halt, ja, man hat die Nets wiederbelebt. Man hat, ja, gewisse Stars nach Brooklyn locken können. Das waren ja unter den meisten Gesichtspunkten. Die Will war früher einer der besten Point Guards der Liga. Das ist unbestritten. Brook Lopez, eines der größten Center-Talente gewesen. Ja, Joe Johnson, berühmt-berüchtigter All-Star mittlerweile. Ja, natürlich kann man mit ihm einige positive Sachen assoziieren, aber am Ende bleibt dann halt dieses Thema 5-Jahresplan gescheitert. Ich mag nicht mehr, ich schmeiß mein Spielzeug jetzt weg. Wobei wegschmeißen, was war das geschätzt? Da wird 1,2 Milliarden. Ja, also ich, wie gesagt, ich bin da jetzt kein Ökonom, aber ich denke mal, Prokhorov besitzt, soweit ich weiß, 45% des Barclays Centers. Hat 1 Milliarde gekostet. Das heißt, alleine für das Barclays Center sollte er schon doppelt so viel Geld wieder reinspülen, wie er damals ausgegeben hat. Er hat für 80% der Brooklyn Nets 220 Millionen ausgegeben. Also ich gehe fest davon aus, dass wenn Prokhorov sagt, meine 80%, vielleicht hier noch hier und da nochmal 5% oder so mehr, alle an einer Person, plus die Anteile am Barclays Center, locker. Locker 1,2, wenn man sieht, dass Milwaukee für 550, glaube ich, weggegangen ist. Ja. Also, pff. Definitiv. Wie gesagt, ich bin kein Ökonom, aber anders könnte ich mir das nicht erklären, wie sonst ein geringerer Betrag zustande kommen sollte. Aber ich wusste jetzt nicht, was wolltest du sagen mit den 1,2 Milliarden? Wolltest du jetzt auf seinen Gewinn hinaus, den Profit, den er Ja, dann hat? Ach genau. so. Genau. Ja, klar. Das ist wahrscheinlich alles ziemlich profitorientiert. Er ist ja ein Businessman. Er ist ja kein Basketballfan. Ich glaube, Und Steve das? Ballmer ist das aktuell scheißegal, wie viel der in die Clippers reinsteckt. So, der will zu Fergie tanzen, der will in der ersten Reihe sitzen. Ballmer ist ein bekloppter Typ, aber positiv bekloppt. Und Prokhorov, gut, der hat mal unter seinem Jackett ab und zu ein Netz-T-Shirt getragen. Aber viel Herzblut steckte da, glaube ich, nicht wirklich drin. Naja, wenn ihr Meister geworden wärt, dann wahrscheinlich. Ja, hätte er sich natürlich mit schmücken können, aber nur noch mal, ich glaube, du hast jetzt auch schon alles oder nee, vieles gesagt, was auch gut und was schlecht war. Also ich glaube, das mit der Arena ist super. Erstmal auch, dass man dem großen Stadtteil oder dem, ja, doch, dem großen Stadtteil Brooklyn nach den Dodgers mal wieder ein Team dagelassen hat. Auch wenn natürlich die, ja, wie soll ich das sagen? Ist jetzt nicht so, dass auf einmal jeder in Brooklyn Nets-Fan geworden ist. Das hätte man auch wahrscheinlich nicht erwarten dürfen, aber es ist schwierig, da in New York Fuß zu fassen, sag ich mal. Das sieht man jetzt auch wieder aktuell an diesen ganzen Statistiken, woher kommen meine Twitter-Follower etc. Also da sind die Brooklyn Nets in Brooklyn teilweise nur auf Platz 3. Aber gut, ja, es ist, wie gesagt, das fand ich definitiv richtig, richtig gut. Ich fände, dass man da so eine krasse Arena hingestellt hat, auch super. Und was, glaube ich, ziemlich unter den Tisch gefallen ist, was du aber jetzt auch schon angedeutet hast, die Nets waren ja in New Jersey. Boah, also, wie gesagt, ich kann ja jetzt mal erzählen, ich war, glaube ich, 2010 oder so zum ersten Mal oder 2009 zum ersten Mal in New York. Da gab es noch einen riesigen NBA-Store mitten auf der Fifth Avenue. Da hat man von den Nets wenig gesehen, obwohl die im Grunde nur auf der anderen Seite des Flusses gespielt haben. Der NBA-Store hatte im Grunde zu allen Teams irgendwie krass viel Merchandise, nur halt bei den Nets war so ein, weiß ich nicht, mit den Spurs wahrscheinlich am wenigsten, unter anderem. Als ich dann das erste Mal in Jersey im Stadion oder in der Arena war, gab es ja Leute, die sind da hingegangen in einem Kobe-Trikot. Wo ich mir dachte, Alter, das kann nicht dein Ernst sein, bitte. Ne? Ja. Warum? Also, da war ich auch ein bisschen desillusioniert, so von der Fankultur da in den Staaten. Und ja, es war halt keine attraktive Franchise. Und ich glaube, dass man so durch diesen Umzug, dadurch, dass man Jay-Z mit dem Boot hatte, man hat da schon im Grunde viel für die Marke getan, also für die Marke Nets. Deswegen, also so alles kann ich gar nicht verteufeln. Aber was ich Nö, definitiv, nö. ja, also das ist auch, lässt sich objektiv nicht schlecht reden. So, weil ich habe es halt auch am eigenen Leibe erfahren müssen, so was es bedeutet, als Nets-Fan nach New Jersey zu fahren und Leute einfach in Knicks und Lakers Trikots zu sehen, obwohl die Nets jetzt gegen die Wizards spielen gerade. Also das gibt's nicht. So, das war für mich eine Katastrophe. Das hat mich richtig fertig gemacht. Und von daher, also das sieht man heutzutage halt nicht mehr. Was aber schlecht war, wahrscheinlich, was wahrscheinlich schlecht war, ist, dass Prokhorov wahrscheinlich viel Druck ausgeübt hat, gesagt hat, ey, du kannst alles Geld der Welt haben, sieh aber zu, dass du hier jetzt ein Team zusammenstellst, das gewinnen kann. Ja. Und ich glaube, das hat es definitiv gegeben. Diese Anweisung an Billy King. Sicherlich. Und das ist so ein Move. Er hat immer gesagt, ich lasse die Leute hier in Ruhe arbeiten. Die sollen zusehen, dass sie ein gutes Basketballteam hier aufstellen. Ich glaube aber dennoch, dass es da ganz klar, Joe Johnson wäre verfügbar. Alles klar, gib deine Picks ab, Pick-Swap etc. Nimm dir diesen 100 Millionen Dollar Vertrag, so ich gehe einmal schlafen, wach morgens auf, so dann habe ich das Jahresgehalt von Joe Johnson schon mal drin. Ja. Das war halt ziemlich engstirnig gedacht und wie gesagt, falls es so gewesen ist, jetzt steht man halt vor dem riesigen Trümmerhaufen und ich glaube, dass Prokhorov da trotz seiner vielen Investitionen schon hauptverantwortlich an diesem an dieser sehr, sehr dunklen Zukunft für die Nets. Bis dato, Ist, ja. dunkel Zukunft. Ja, ich weiß nicht, woher man jetzt Picks bekommen will. Wenn man jetzt, dazu kommen wir ja gleich noch, wenn man jetzt, Am Draftabend wieder Geld dafür ausgeben. ja, für einen Zweitrunden-Pick, super. Und dann pickst du Corey Jefferson, ungarantierter Vertrag, Michael Brown, okay, auch, D-League, hast ja nicht mal ein eigenes D-League-Team, das heißt, stell dich da mal in der D-League hinten an und den anderen, wer war das denn noch? Xavier Thames, glaube ich, oder so hieß der, den parkst in Europa. So, wofür gibst du denn da Geld aus? Dann kannst du dein Geld direkt verbrennen. Ich mag Corey Jefferson, aber ich glaube nicht, dass Corey Jefferson eine große Zukunft bei den Nets haben wird. Oder allgemein in der NBA. Leider. Ja, aber jetzt wieder völlig vom Thema weg. Nee, ich meinte jetzt wegen den, weil was du angesprochen wirst mit der Pick-Situation. Ich glaube, dass wenn du Brook Lopez nicht zumindest noch in einen geschützten Erstrunden-Pick umwandeln kannst, sehe ich nicht, wie die Nets mit irgendeinem der vorhandenen Spieler irgendwie noch einen Erstrunden-Pick rausschlagen können. Das wird schwierig. Und deswegen glaube ich, dass die Zukunft ziemlich, ziemlich bescheiden aussehen wird. Die nächsten Jahre. Ja, so bis 2019 auf jeden Fall. Außer es passiert ein Wunder. Free Agency, Roc Nation Connection, KD wird nicht passieren, weil ich glaube sogar die Chance auf KD wäre da gewesen, wenn man jetzt eine Championship irgendwann gewonnen hätte und gesagt hätte, komm, KD, wir haben hier einen fitten All-Star-Center, so, wir haben immer noch D-Will, so, der ist zwar überbezahlt, aber Wenn er will. der kann, wenn er Nee, will. der kann, wenn der Körper will. So. Oder so. Wir holen dich, wenn du erstmal da bist, kommt vielleicht auch noch so ein Spieler wie Paul Millsap, etc. Wir machen hier wieder was Neues, aber so kommt, also, das ist so unrealistisch, dass Durant zu den Nets geht. Selbst durch diese Jay-Z-Connection. Auf keinen Fall. Also Ich zu meine, in die, 99,999% nicht. wenn man sich überlegt, DC, OKC, was er da für Möglichkeiten und Mitspieler hat. Eben. Da wäre er schon bekloppt. Definitiv. Zumal, ich habe es ja gesagt, ist jetzt nicht so, dass die Nets, die spielen zwar in New York und ja, du kannst dir da dein Apartment in Manhattan kaufen und alle 2 Tage rüberfahren an die Atlantic Avenue, ist ja kein Problem, aber die Nets sind halt extrem im Schatten der Knicks. Und wenn man sich mal auch so im, ja, ich meine, okay, lokale Fernsehwerbung drehen die ja irgendwie alle nicht, aber ich glaube, dass bei den Knicks einfach ein bisschen mehr Raum ist, sich zu vermarkten, oder besserer Raum ist, sich zu vermarkten. Das glaube ich schon. Und von Ja, daher weil ist die Nets das, wahrscheinlich noch den schlechten Ruf aus New Jersey-Zeiten haben. ja, also ich fand das auch, einerseits fand ich das cool, dass sie sich nicht umbenannt haben. Andererseits hätte ich gedacht, ja gut, komm, ey, du ziehst jetzt um. Und du warst zwar früher auch mal die New York Nets, aber wäre vielleicht auch so eine, also wenn man so krass auf Rebrand geht, neues Logo, neue Arena, dann wäre vielleicht gar nicht so dumm gewesen, wenn man auch noch den Beinamen ändert. Aber gut, das ist jetzt, das ist eine andere Sache. Ja. Ja. Also wie gesagt, man kann sich jetzt wohl darauf einstellen, dass Prokhorov 220 Millionen für die Nets damals ausgegeben hat, oder 223. Wahrscheinlich ein paar Schulden übernommen hat, die Arena neu gebaut hat, viel in den Kader jetzt investiert hat, auch einen Verlust von 95 Millionen, ja doch, 95 Millionen Euro im vergangenen Jahr hatte. Da ist jetzt, wenn man mal schnell das im Kopf zusammenrechnet, geht das schon so an die 700 Millionen, die wahrscheinlich Prokhorov investiert hat. Ganz ehrlich, der geht trotzdem am Ende des Tages, geht er mit einem fetten Grinsen und einem Plus in der Tasche, geht er da raus aus der Ja, auf jeden Situation. Fall. Also da braucht man sich jetzt nicht um die Konstitution von Prokhorovs Finanzen Gedanken machen. Definitiv nicht. Aber die obligatorischen Fragen noch von mir. Bleiben die Nets in Brooklyn? Und Ja. sehen wir das Comeback der Supersonics? Ganz ehrlich, ich meine, ich weiß nicht, wie die Verträge mit dem Standort Brooklyn, ob es da irgendwelche Verträge gibt, ne? Und wenn es die gibt, wie die aussehen. Aber du kannst im Grunde ein Team mit dem Wert, den die Nets ja auch haben. Glaube ich, wäre es realistischer gewesen, wenn man die Clippers zurück nach Seattle geholt hätte. Weil die Clippers haben ja nicht, das Staples Center gehört ja nicht denen oder so. Die haben halt einen Vertrag mit dem LA Live Komplex. Da wäre man wahrscheinlich auch rausgekommen und das wäre für Steve Ballmer wahrscheinlich auch keine Katastrophe gewesen. Zumal Steve Ballmer ja auch aus Seattle kommt, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, da für diese Sache hätten meiner Meinung nach ein bisschen mehr Gründe gepasst als jetzt in Brooklyn, weil du kannst das Barclays Center, die modernste, aktuell noch modernste Halle der NBA, kannst du nicht einfach zurücklassen. Also kurzfristig, wenn die auf keinen, also dann ist es eher realistischer, dass die Hawks umziehen. Weil das wäre, Nach glaube ich, Seattle. für die Liga, genau, das wäre, glaube ich, für die Liga weniger katastrophal, weil, ey, wenn die Nets, ganz ehrlich, also mit dem Barclays Center, ich glaube, das ist, da bin ich auch dankbar für, ne, dass wir das haben, weil das ist, glaube ich, so die Hauptversicherung. Und da wird Vor allen die. Dingen, was machen dann die ganzen Leute, die sich das Merch kaufen? Hör auf! Die jetzt keine Affinität zu den Netz haben. Okay, die können sich immer sonst wohin. Also Irgendwas? die ganzen. Nee, kann ich jetzt nicht sagen, sonst mache ich mich da auch noch unbeliebt. Ich möchte keine Hipster mehr mit Brooklyn Nets Cappies sehen. So. Definitiv nicht. Nein, aber ey, komm, das Nets-Merch sieht ja auch nicht schlecht aus. Das ist ja auch schlicht und so. Mein Gott, ich hab auch Merch von anderen Teams. So, hauptsächlich halt als Erinnerungen für, weiß ich nicht, Reisen oder sonst irgendwas. Aber wenn einer Nets-Merch sich anziehen will, soll er das machen. Aber ist ja wie mit den Bulls. Ne, da hat man ähnliche Probleme. Ja. Na gut, ich würde mal sagen, die Teams haben keine Probleme damit. Nö, die verdienen ja dadurch. Von daher soll mir alles recht sein. Ja, also Netz zum Verkauf. Ich glaube, das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis das dann über die Bühne geht. Das kann gut sein. Und dann bin ich mal drauf gespannt, ob dann nicht auch andere Köpfe rollen. Dann wird wahrscheinlich bei Billy King wird angefangen, dann kommt vielleicht ein neuer GM, dann sagt der neue GM, ja, aber ich habe mir damals Lionel Hollins nicht als Trainer ausgesucht. Ich habe richtig Bock auf die Zukunft, ganz ehrlich. Also es kommt da kein Das bisschen Ruhe und Stabilität rein. wird turbulent. Ja. Oh, eine Franchise, die ich eben schon mal ein bisschen angesprochen habe. Clippers. Unser nächstes Thema. Genau, da gab's in dieser Woche auch so ein bisschen eine Veränderung. Generell kriegt aber eine Person bei den Clippers ein bisschen mehr Gegenwind jetzt. Und zwar ist das, Der Chef persönlich. der ist im Grunde der Chef von allen sportlichen Belangen, ne? Also Doc Rivers, einer der, ja, wahrscheinlich besten Coaches der Liga. Wenn man so mal in der Liga rumfragt, dann ist Doc Rivers häufig so mit Rick Carlisle, Greg Popovich oder so wird in einem Atemzug genannt. Hat er Definitiv. jetzt auch die Rolle des GMs? Also es gibt so GM-Doc und Coach-Doc. Und während Coach-Doc eigentlich immer noch relativ ja, positiv gesehen wird, ist GM-Doc so eher. Und eine von GM-Docs letzten komischen Entscheidungen ist es, dass er auf der schwach besetzten Flügelposition, also so, ne, Shooting Guard, Small Forward, hat er so einen gewissen Reggie Bullock unter Vertrag gehabt. Ein junger Typ, der müsste jetzt so, weiß ich nicht, 24 oder so sein, ist von 91 auf jeden Fall. Hat natürlich jetzt keine große Rolle im Team gespielt, keine Frage, aber den hat er mal eben für seinen Sohn Austin Rivers eingetauscht, der ein Combo Guard ist, der bisher in der NBA noch nicht richtig Fuß fassen konnte. Was meinst du, ist das so die nächste richtig krasse Fehlentscheidung, die der General Manager Doc Rivers begangen hat? In seinen Augen wahrscheinlich nicht. In den Augen der Fans und ja, des Front Office. Keine Ahnung, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es so ein bisschen so, ja, bei meinem Sohn läuft's nicht. Ich habe die Chance, ihn in mein Team zu holen. Ich versuche bis dato nicht erfolgreiche Karriere zu rehabilitieren. Und dafür schneidet sich der Vater halt, wie es so ist, gerne auch mal ins eigene Fleisch. Und das ist dann so, wenn du den Flügel irgendwie schwächst, weil bei Bullock weißt du, was du hast. Der hat seine Aufgabe im Team gehabt, der hat sich nicht beschwert, der hat seine Minuten gespielt, hat seinen Beitrag geleistet und dann war gut. Ja, moin. ich komme gleich. Dixie Und bei Rivers ist es halt so ein bisschen so, ja, da versucht man dann jetzt halt irgendwas zu retten. Und ich glaube schon, dass das schief geht. Also ich glaube, der Gegenwind wird noch ein bisschen größer bei den Clippers, was diese Entscheidung angeht. Vor allen Dingen ist dieser Trade für mich einfach total unnötig. Bei aller Liebe, Privates und Business sollte getrennt bleiben und auch wenn er sein Sohn ist, nee, ich glaube, das war keine gute Entscheidung. Man muss das jetzt so sehen. Also die Clippers sind in die Saison reingekommen und na, wer hat alles gesagt? Ich weiß es nicht. Also ich sage jetzt mal Ich. redaktionsintern, ne, gab es ja schon bis auf hier und da mal eine Ausnahme, was aber auch vielleicht andere Gründe hat oder weiß ich nicht, Affinitäten zu bestimmten Spielern oder halt keine Affinitäten. Waren wir uns eigentlich einig, dass es hieß, die Clippers sind im Grunde oder sollten im Grunde so gefestigt sein und keine großen Probleme damit haben, sich da an 1 oder an 2 zu positionieren in der Western Conference. Jetzt hat man immer gesagt, okay, aber alles ist natürlich noch nicht perfekt. Spencer Hawes war in der Theorie ein absoluter Schritt in die richtige Richtung. Keine Frage, war für mich neben LeBron, was offensichtlich war, so die beste Neuverpflichtung des Sommers. Mit dieser Prognose bin ich ganz schön auf die Schnauze gefallen, das muss ich jetzt einfach mal an dieser Stelle so sagen. Also, nee, enttäuscht mich im Moment extrem. Aber mal davon abgesehen, hatte man bei den Clippers im Grunde nur das Problem, in Anführungsstrichen, dass man mit Matt Barnes als Starter auf dem Flügel neben Redick. Ich möchte jetzt nicht schon wieder in diese alten Positionen verfallen, aber er war so halt der etwas größere Flügelspieler, der halt defensiv orientiert arbeiten sollte und auch mal einen Dreier treffen sollte. Richtig. Erfüllt er meiner Meinung nach okay. Es wäre aber dann auch schön, wenn man hinter Matt Barnes, dessen Dreier absolut gut fällt, also der wirft 39,7% von Downtown, spielt auch 28 Minuten. Ich sehe in Matt Barnes gar nicht so das Problem. Ich sehe einfach das Problem in der fehlenden Tiefe. Oder unter anderem das Problem in der fehlenden Tiefe. So, und da war Reggie Bullock. Der hat 10,5 Minuten gespielt. Ungefähr so viel wie Big Baby. Der Boxscore. Keine Frage, der sieht nicht gut aus. Also wenn du nur 2,6 Punkte machst und weiß ich nicht, einen Rebound holst und ja auch ein bisschen zu klein bist vielleicht in bestimmten Matchups, um auf der, ja, halt den größeren Flügelspieler des Gegners zu verteidigen. Bei 42% auch noch aus dem Feld. Sieht nicht gut aus. Aber ich sag ganz ehrlich, Reggie Bullock, ne, als ich habe es eben gesagt, 23, 24-Jähriger, der hatte seine Rolle im Team. Und ich finde, Austin Rivers, der muss jetzt erstmal hingehen und sagen, ich kann in 10,5 Minuten die Produktion von Bullock ja, auch bringen. Weil, was man jetzt nicht vergessen darf, Bullock, in ihm habe ich halt immer auch so ein defensives Potenzial gesehen. So, Ja. er hält seine Gegenspieler bei echt niedrigen Quoten, so nachweisbar. Also gerade so aus der Mitteldistanz und so. Ich habe das Gefühl, der antizipiert da einige Sachen ganz schön gut und war für mich ein Spieler mit Potenzial auf so ein 3-and-D-Zeug. Also ja, ich glaube, da kann sich Phoenix durchaus glücklich schätzen, dass sie den jetzt haben. Ich bin der Meinung, dass es erneut ein Fehlgriff war, weil Austin Rivers, der wird die Nadel eher ins Negative schieben als ins Positive. Ich meine, was soll Austin Rivers bitte da machen? Ist er ein Point Guard? Eher nicht. Ist er primärer Ballhändler beziehungsweise? Weiß ich nicht. Dann hast du auch noch einen Jamal Crawford von der Bank. der eine ähnliche Rolle eigentlich ausfüllen könnte. Warum? Also warum macht man das? Also ich meine nicht, dass Bullock jetzt so den krassen Impact für das Team hatte, ganz im Gegenteil, aber was soll das? Ich Ja. verstehe es nicht, also das kann mir keiner erklären, glaube ich auch. Es macht halt einfach keinen Sinn in meinen Augen, egal wie man das Blatt jetzt wendet. Einige andere werden mir da jetzt widersprechen, die sagen, Top Deal oder ja. Aber für mich macht es einfach weder die eine noch die andere Seite der Medaille macht für mich Sinn. Für die Suns, klar. Sie haben da kaum was abgegeben. Ist doch super Deal Ja, für eh. die. Gut, deren Flügel ist zwar etwas tiefer besetzt als bei den Clippers, aber mein Gott, er wird seine Spielzeit wahrscheinlich kriegen. Und wie heißt es so schön? Qualität setzt sich bekanntlich durch. Also, ich weiß es nicht. Also, Austin Rivers bisher in dieser Saison gut hat er natürlich auch mal, durfte er auch mal als Starter ran, ne? Soweit ich weiß, da als Eric Gordon da mal wieder verletzt war, ist ja auch nichts Neues bei ihm. Aber von Quoten bis hin zu Verteidigungsarbeit, so ich sehe da einfach nicht so, dass er bei einem Contender eine vernünftige Rolle spielen kann, wenn er noch nicht mal in New Orleans eine vernünftige Rolle gespielt hat. Ah komm, das ist wahrscheinlich einfach nur ein Fehler. Wobei ich denke, die Clippers, ich weiß echt nicht, wo es diese Saison für die hingehen sollte, weil ich habe gestern einen schönen Tweet von Chris Schmidt gelesen. Der hat mal gesagt, die Clippers waren mal ein Deal oder ein Trade von der Championship weg. Jetzt sind sie halt vier oder fünf Deals von der Championship weg. Ich glaube schon, dass vier oder fünf Deals, weiß ich nicht, kommt immer auf die Qualität an. Aber im Grunde hat er ja recht. Also im Grunde finde ich, dass die Clippers eher generell in dieser Saison einen Schritt zurückgegangen sind, weil ist so schwierig, echt. Also ich glaube nicht, dass die großartig viel was mit der Meisterschaft zu tun haben werden. Erneut nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Nicht mehr. Also ich war ja wirklich einer der größten Verfechter in der Preseason, weißt du ja selber. Ja, definitiv. Aber nee, geht gar nicht. Ich sag mal so, wenn Glenn Davis und Hedo Turkoglu 19 Minuten für dich spielen, zusammen, dann hast du in der Tiefe wahrscheinlich Probleme. Und kein Backup-Point Guard mehr. John Farmer, gestern gewaved worden. Ja, Ja, irgendwie. wobei Nate soll ja kommen, ne? Ja, gut, Nate Robinson, dann angeblich befinden sie sich ja in Diskussionen mit den Kings, um Darren Collison nochmal zurückzubringen. Weiß ich nicht, ob da irgendwie was dran sein könnte. Aber nee. Ich sehe schwarz für die Clippers. Also ich weiß jetzt auch nicht, die haben ja jetzt, wen haben sie als Trade-Chip? Jamal Crawford? Dann killst du deine Produktion von der Bank. Weil bei ihm weißt du einfach, was du bekommst. Du bekommst ein bisschen Ballhandling, du bekommst ja wilde Würfe und so, keine Frage, aber du bekommst halt 15 Punkte pro Spiel. Fast sicher. Ist die Frage, ja. Also wenn du so einen prototypischen Sixth Man hast. Naja, gut. Müssen wir mal gucken. Je nachdem, was dann für Jamal Crawford im Gegenzug kommen würde. Finde ich interessant jetzt, was Aber ich, Doc ja. Rivers da noch einfädeln möchte. Aber Crawford abzugeben, trotz seines Alters, ich weiß ja nicht. Fändest du nicht gut? Letzte Nacht, glaube ich, 25 Punkte von der Bank gebracht, Ja, also. klar, ich sage, also als Mikrowelle funktioniert er natürlich Hammer. Ja, es kommt halt drauf an, was man dafür zurückkriegen würde, ne? Ja. Also ich bin nicht der größte Crawford-Fan, aber ich finde auch, dass er durchaus ja Ja, er hat hat seine Charme, er hat sein. Vorzüge. Ja. Ja, genau. Ja, es ist schwer. Die Clippers, das hat der liebe Chris sehr gut gesagt. Da läuft einiges nicht richtig im Moment. Und Ich werde aber mich auch nächstes Jahr oder beziehungsweise zur nächsten Saison hüten, die Clippers wieder über den Klee zu loben. Dann lasse ich mich lieber positiv überraschen statt negativ. tja, wenn ich mir da ohne Sch also das können wir jetzt mal wirklich sagen, du hast Blake Griffin, cool. So, trotz vermehrten Jump Shots legt er immer noch vernünftige Quoten auf. Naja, da muss ich aber sagen, die Jump Shots, die fallen mittlerweile. Ja, eben. Also ich sehe da gar nicht so die Kritik wie viele andere. Nee. Also ich habe Verlangt doch zwar. immer jeder, dass sich die Spieler weiterentwickeln. Genau. Hat er doch. Ich hab zwar gesagt, dass ich nicht sehen will, dass Blake Griffin jetzt der neue Dirk oder der neue, weiß ich nicht, Aldridge Bosch oder sowas wird. Aber es ist durchaus von Vorteil, wenn du in bestimmten Matchups auf einen vernünftigen Midrange-Jumper zurückgreifen kannst. Und mein Gott, ein Dreier hat er auch schon mal reingemacht diese Saison. Möchte ich definitiv nicht, dass er die vermehrt nimmt, aber ja, wie gesagt, wer Wenn es trifft, mal hat nicht recht. anders Ja, eben, eben. genau. Wer trifft, hat recht, fertig aus. Und ja, bei Blake ist es. Der Start in die Saison war ein bisschen holprig. So von ihm denke ich jetzt aber auch, dass er zu den Playoffs wieder der Blake ist, der letztes Jahr bei der MVP-Wahl, glaube ich, sogar Dritter geworden ist. Also ich bin nach wie vor überzeugt davon. Chris Paul auch wieder. Also ich weiß nicht, was man an Chris Paul bei der Leistung aussetzen will. Er hat einen so ballsicher, zwei Turnover nur, 9,6 Assists. So, aber dann geht's halt schon irgendwie los. So, JJ Redick, der ist an einem Abend absolut on fire, mal. Also, und legt dann wirklich direkt im ersten Viertel. War der das nicht sogar gegen die Heat auch? Hat er da nicht auch so aufgedreht? Weiß ich Ja, gar JJ nicht. war gut drauf. JJ war gut drauf. So im ersten Viertel, zack, vier Dreier bei fünf Versuchen, bam. So, und das ist so das, wofür JJ Redick ja auch bezahlt wird. Und in ihm sehe ich auch nicht das Problem. Der Andre Jordan hat auch seine Rolle. Matt Barnes habe ich eben auch schon gelobt. Also, aber ich verstehe es auch gar nicht so, wo jetzt, bis auf die fehlende Tiefe, sehe ich da gar nicht so die krassen Probleme bei den Clippers. Das ist halt. Nee, die Starting Five hat Charme. Vor allen Dingen, wenn das funktioniert, so wie es geplant ist. Aber man muss auch sagen, Redick wird nicht jünger, Barnes wird nicht jünger. Also, die können auch nicht gut Redick eventuell schon eher 30 ist jetzt, glaube ich. Aber Barnes ist ob 34? Kommt das hin? Ja, kommt hin. So, der braucht auch seine Pausen irgendwann in den Spielen. Und dann hast du halt wirklich nichts mehr, was von der Bank wirklich produktiv ist, außer jetzt Crawford, aber der ist nun mal kein Small Forward. Beziehungsweise ein Stretch Forward dann. Nee, Stretch Dreier natürlich. Was auch immer. Was auch Guten immer, Morgen. diese ganzen Positionen. Das Einzige, was ich jetzt noch wirklich sagen könnte, das könnte jetzt nochmal ein richtiges, könnte einen richtigen Ruck den Clippers versetzen. Hör dir Angebote für die Andre Jordan an. Und dafür werden mich jetzt viele steinigen, aber Wollte ich gerade sagen. ganz ehrlich, der ist so der Einzige, den ich. Guck mal, sein Vertrag läuft aus. Das ist das Erste. Wenn du jetzt der funktioniert ja in der Rolle, die er hat. Ich finde den überbewertet, aber gut. Er funktioniert. Aber wenn du wirklich eine Chance hast, dir vielleicht einen vernünftigen Big Man anzulachen, der vielleicht nicht das kann, was er kann, ne? Oder nicht so gut kann, wie er das kann. Und dafür dann halt noch auf die Tiefe zu gehen und generell so ein bisschen mehr, ja, ein bisschen klarere Rollen noch zu schaffen. Ich hoffe, das wird einigermaßen verständlich, was ich damit sagen will. Wenn du da die Chance hast, dann würde ich das einfach nicht, ja, ich würde das nicht so komplett sagen. Nein, auf keinen Fall, das können wir nicht machen. Wir können den nicht traden, den guten DeAndre. Hast du denn auch einen Deal parat? Mal so aus dem Handgelenk? Habe ich jetzt natürlich nicht parat, aber ich denke mir, dass man die Option vielleicht ja in Betracht ziehen sollte. Und da ist jetzt natürlich auch ein GM wie Doc Rivers dann gefragt. So. Ja. Weil. Aber ich glaube halt nicht, dass. Ich glaube, DeAndre ist so ziemlich safe bei Ja, den gut, Clippers. aber dann musst du nächstes Jahr hingehen und sagen, Paul verdient 21,5. Blake verdient fast 19. JJ Redick hast du noch unter Vertrag. Jamal Crawford, Spencer Hawes, Matt Barnes. Gut, Jordan Farmer ist weg. Reggie Bullock ist auch weg. Okay, dann hast du da an die 63 Millionen. Das heißt, selbst wenn das Cap nochmal ein bisschen ansteigt auf, sagen wir, 68, hättest du 5 Millionen, mit denen du arbeiten kannst. Die Andre Jordan, irgendeiner wird den Maximalvertrag anbieten. Irgendein GM sagt, ach komm, 2016 ist das fette Geld hier in der Liga. Die Andre Jordan wird dann, weiß ich nicht, wird ja eh nicht auf Dauer dann zu den Bestverdienern der Liga gehören. Maximalvertrag. So, und dann überlegst du dir als Clippers, willst du da mitziehen? Weiß ich nicht, ob ich das wollen würde. Oder würdest du das wollen? Na, die Finanzen, ne? Immer wieder ein schlagfertiges Argument in solchen Diskussionen. Dann hast du mit Spencer House deine Mid-Level-Exception schon weg. Jamal Crawford, glaube ich, läuft auch noch darüber und Matt Barnes auch. Wobei Puh. du ja, im Prinzip hast du ja recht. Du hättest mit Horst dann immer noch den Center, der NBA-tauglich ist, absolut. Klar, Ja. du hast dann halt nicht das offensive Ende, aber ganz ehrlich, das brauchst du auch nicht, wenn du einen Four, wenn du einen Griffin da hast und wenn dann einer von den Flügeln aufdreht, von der Bank Crawford. Dann reicht es ja, wenn er Rebounds holt, ein bisschen scored und vor allen Dingen Defensive macht. So. Und eventuell kann man sich dann auch auf den Flügel verstärken. Macht schon alles Sinn, dass man da eventuell mal drüber nachdenken soll. Ja, Aber ey, komm. ich glaube halt nicht, dass man das macht. Das ist das. Ja, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, dass wenn man da die Chance hat, sich vielleicht auch nochmal ein bisschen zu verjüngen. Und du hast es eben gesagt, Spencer Horst, Crawford, ich glaube, die sind beide 34. Die haben, ja, okay, bei Crawford will ich jetzt nicht sagen, der hat seinen Zenit überschritten oder so, aber du musst halt zusehen, dass du dieses Fenster, das du mit Paul und Griffin hast, dass du das nicht zufallen lässt. Das ist nur das, was ich damit sagen will. Und DeAndre Jordan, auch wenn er seinen Job macht, und wie gesagt, ich halte ihn für ein bisschen überbewertet, muss man gucken. Aber Hast gut, das. du eben gesagt, Horst ist 34? Nee, Crawford und Barnes, Entschuldigung. Ach so, deswegen, ich war gerade Crawford so ein und bisschen. Barnes. Nee, nee. Dann habe ich das falsch verstanden. Entschuldigung. Vielleicht habe ich mich auch wieder versprochen, das passiert ja ständig. Gut, dann machen wir mal das letzte Thema für heute, würde ich sagen. Ein großes Thema. Ja, und zwar, wir haben uns jetzt hingesetzt und haben gesagt, wie können wir den Clutch-Pod nochmal ein bisschen aufpeppen? Und wir wollten jetzt bis zur Trade Deadline jede Woche einen Fake Trade vorstellen, der vielleicht Sinn machen würde, objektiv gesehen, der wahrscheinlich nie so weit kommen wird, aber einfach so, damit wir ein bisschen was zu spekulieren haben. Und vielleicht, mein Gott, passiert irgendwann mal so ein Trade wirklich und dann können wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, haben wir ja gesagt, schon 2 Monate vorher. Dieses Mal ist das aber so, dass der Fake Trade, den wir euch vorstellen werden, wahrscheinlich so auch über die Bühne gehen wird. Wobei es in den letzten Stunden jetzt immer Gelaber gegeben hat, ey, der Deal ist tot, wird nix. Aber anyway, so, müssen wir jetzt drüber reden. OKC, Nets und Charlotte sind wohl seit gestern in Trade-Verhandlungen. Und das würde dann so aussehen, dass Oklahoma City Brook Lopez bekommen würde. Die Nets würden Lance Stevenson bekommen. Und ja, Charlotte hätte im Grunde den einzigen Nutzen, dass sie Lance Stevenson loswerden würden. Ja, mehr würden sie nicht zurückkriegen. Also es war von Jeremy Lamb war die Rede. So, jetzt gibt es natürlich wieder die ganzen. Chris Bruce hat sich gerade die Sources sagen, dass der Drei-Team-Deal zumindest ein bisschen tot ist, dass es da ja auch ein paar Schwierigkeiten mit den Gehältern gibt. Aber lass uns aber trotzdem drüber sprechen. Allein schon über diese Brook Lopez nach Oklahoma City Thunder Sache. Weil wir uns letzte Woche so beliebt gemacht haben, als wir über OKC geredet haben. Ich glaube, bei OKC, da kann man ruhig mal zwei Meinungen zulassen. Wenn man unsere Meinung mit einem Daumen runter bei YouTube bewerten möchte, dann soll mir das recht sein. Dann kann ich mir ungefähr denken, aus welchem Lager das kommt. Kann ich mitleben. Ich Hält auch. mich nicht davon ab, über die Thunder zu reden und auch über die Thunder zu lästern, auch wenn ich immer versuche, objektiv zu bleiben. Ja, Brooke, du hast schon im Vorfeld des Spots mal was zu mir gesagt mit der potenziellen Starting Five, wenn alle fit sind und sowieso. Wäre krass, oder? Ja, absolut. Dann macht ein unfähiger Trainer auf der Bank auch nichts mehr, weil dann gewinnst du auch mal eine Playoff-Serie einfach durch die Starting Five. Ist auf jeden Fall mega krass. Wobei, wäre halt auch eine Rolle rückwärts, wenn man das bisherige Management der Thunder sieht, wo man ja überhaupt nicht die Luxussteuern zahlen möchte und allgemein nicht gerne über die Cap geht. Und das würde dann halt schon ziemlich eng werden, ne? Wenn man dann jetzt den nächsten großen Vertrag aufnimmt, dann hat man noch Waiters, der wird nächstes Jahr, glaube ich, auch Free Agent, ne? Nee, glaube ich nicht, oder? Witter? Ich weiß. 2016, keine Ahnung, kann sein. Waiters ist, Auf jeden Fall bekommt er in den nächsten 2 Jahren auch ein bisschen Geld. genau, ja, klar. So, dann hast du einen Reggie Jackson, wenn du den behältst, den musst du auch bezahlen. Wobei, da sind wir ja auch noch nicht ganz sicher, ob er überhaupt bleibt. Aber das ist, also aus wirtschaftlicher Sinn würde das wirklich komplett das Gegenteil von dem sein, was die Thunder uns die letzten Jahre präsentiert haben. Ja, als ich das gehört habe, dachte ich mir so, echt, die Thunder? So, also okay, Priorität oder Voraussetzung wäre natürlich, Kendrick Perkins geht mit seinem fast 10 Millionen Dollar Vertrag halt weg. Der läuft aus, das heißt, gut, den kannst du für die letzten paar Monate nehmen, das ist, glaube ich, jetzt kein Problem mehr. Aber dennoch müssen die Thunder dann noch weiteres Gehalt auch wegschaufeln. Ich frage mich so, wen sie dann abgeben würden noch, weil ich hatte jetzt eben mal gefragt, so wie sieht es aus mit Perry Jones? Dann hieß es, ah, der ist schon irgendwie recht vielseitig für so einen Rollenspieler und Jeremy Lamb, klar, der wird wahrscheinlich so oder so dann auch, Seine Koffer packen müssen. denke ich auch, weil ich meine, der verdient jetzt nochmal 2,2 Millionen und ist, soweit ich weiß, in seinem Rookie-Deal, aber hat halt nie die Erwartungen wirklich erfüllen können. Ja, und ansonsten, also Reggie Jackson, da sind wir wieder beim alten Thema, ne? Also ich glaube, dass, also gut, reden wir jetzt mal so, der potenzielle Drei-Team-Deal, den ich jetzt eben gesagt habe, der scheint ja jetzt wirklich tot zu sein. Aber wenn Billy King, Manager der Nets, hingeht und sagt, ja, eigentlich wollen wir jetzt nur ein bisschen Gehalt cutten und Brook Lopez, oh, kriegt nächste Saison 16 Millionen, gibt uns mal den auslaufenden Vertrag von Perk. Wen haben die Thunder noch? Jeremy Lamb, der irgendwie zu nichts in der Lage ist, sage ich jetzt mal so salopp. Und irgendjemand anderen, keine Ahnung, von mir aus den, wen haben sie denn da noch? Nicholson? Irgendwie sowas, um halt die Gehälter auszugleichen. Dann denke ich mir, ist das ein scheiß doofer Deal, oder? Also aus Netzsicht. Du hast Ja. natürlich dann verletzungsanfälligen Center, der zweimal selben Fuß gebrochen hat und so. Ja, okay, aber verdammte Hacke, ich denke mir immer so, und das fällt mir jetzt immer wieder enorm auf, wenn du halt dein ganzes Playmaking auf D-Will beschränkst, Beschränkt. ne? Also ist ja so, Jack ist, hat auch seine Qualitäten, aber der großartig kreative Spielmacher ist er nun mal nicht. So, und wenn du dann in die Halbfeldoffensive gehst, dann hast du die Option, du passt den Ball am Perimeter entlang und hoffst, dass so ein Teletovic, ein Bogdanovic etc. heiß ist. Du läufst ISO Joe, also du isolierst im Grunde Joe Johnson und hoffst, dass er irgendwas möglich macht. Die andere Option wäre halt, gib Brook den Ball und lass ihn arbeiten. Entweder im Low Post oder im High Post. Kann er mittlerweile beides. Und wenn die Nets wirklich sagen wollen, wir wollen, oder sagen, die haben auch keine andere Wahl, wir wollen sportlich relevant bleiben, dann verstehe ich das nicht. Wenn du jetzt für Brook wirklich ein junges Talent kriegen würdest, Lance Stevenson zum Beispiel, auch noch mit einem vernünftigen Vertrag, dann könnte ich sagen, okay, ja, ich kann mir das irgendwie schon schön reden, aber nee, also sorry, aber das kann ja wohl nicht Sinn der Sache sein, dass es jetzt bei einem ehemaligen All-Star-Center, der jetzt immer noch 15 Punkte pro Spiel auflegt, bei über 50% aus dem Feld, obwohl er so viel wirft, das heißt, seine Würfe gehen ja auch irgendwie rein und den Ring vernünftig beschützt, obwohl ich da jetzt die Zahlen nicht habe. Aber ich gucke die Spiele ja. Und wäre für mich sowas von unverständlich, weil dann nee, also du kannst ja nicht sagen, wir wollen denen die 16 Millionen im nächsten Jahr nicht bezahlen. Wir sind trotzdem finanziell total am allerwertesten. Gebt uns Perkins. Das kann doch nicht Sinn der Sache sein. Also entweder es kommt wirklich ein First Rounder dabei rum, wobei ich da keine Hoffnung habe, dass OKC ein First Rounder sendet. Ja, oder halt Talente. Ansonsten sehe ich den Deal für absolut hirnrissig. Du kannst Deal, kannst du sowas so ein Deal machen. Also da kannst du wirklich sagen, gebt uns auslaufende Verträge. Da geht es jetzt wirklich nur darum, wir wollen seinen Vertrag loswerden. Aber das soll doch bei Brook Lopez doch bitte nicht die Intention sein. Wahnsinn. Also Billy King, also wenn er das wirklich durchzieht, dann oh, Wahnsinn. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Aber ich wollte dich auch sprechen lassen in deiner Wutphase. Ja, aber du hast deine ganze Zukunft hast du für nichts abgegeben. Du hast Paul Pierce nicht verlängert, weil du jetzt auf einmal auf Sparflamme bist, in der Hoffnung, dass sich irgendeiner von den Europäern weiterentwickelt. Ja, und weiß ich nicht, Bogdanovic ist eher Bogdano Bricks in seiner Rookie-Saison und Sergei Karasev, der geht in Miami, geht er sich irgendwelche Latina-Booties im Stripclub ansehen und fällt dann auch wieder aus der Rotation. So, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße, echt. Das ist auf gut Deutsch. Also ich bin so frustriert wie, weiß ich nicht, wann war die New Jersey Nets Phase? 2010 oder so? Kommt Ganz hin. ehrlich, ich war nie, seitdem war ich nie so frustriert wie jetzt im Moment. Das ist, vor allen Dingen, weil wir nicht mal Cap Space hätten, wenn wir Brook cutten, soweit ich weiß. Wie viel haben wir dann in den Büchern stehen? 70 Mille oder so? Oder ich Vor darf allem, ja ja Mille nicht eben. sagen, Mille heißt ja 1000, Millionen. Vor allen Dingen, wie du gerade sagst, du bist dann ja immer noch über dem Cap. Ja, das bringt doch nichts. Du musst D-Will loswerden. So, du musst D-Wills drittes, verflucht Ja, aber drittes Jahr loswerden, aber das schaffst du nicht. man wollte doch den kommenden All-Star Plumlee behalten. Muss ich mich jetzt schon wieder darüber aufregen? Ja, du bist gerade so schön dabei. Nein, aber Plumlee war doch der Hauptgrund, warum das mit den Kings nicht zustande gekommen ist. Ja, Wo ich mir nur natürlich. denke, da muss doch irgendjemand mit dem Kopf in die Tür gerannt sein. Wie kann man das ablehnen? Ich Aber habe dich gut, ja okay. gefragt, wo ist der Hauptunterschied zwischen Mason Plumlee und Hassan Whiteside? Plumlee ist vielleicht ein bisschen athletischer. Bisschen, weiß nicht, ist er? Kann sein. Aber sonst. Die sind ja fast gleich alt sogar. Und Hassan ist ein viel besserer Ringbeschützer als Plumlee. Also, Alter! So, wenn es dir nur darum geht, du willst einen Big Man haben, der hoch und runter laufen kann, einen Lob verwerten kann und ein bisschen verteidigt. Der ist doch kein Untouchable. Da sagst du hier, Kings, weißt du was, uns geht es eher darum, dass wir 2016 so viel Cap haben, dass wir auch mal wirklich versuchen können, in einem Sommer ein Team zu formen. Nicht irgendwie, wir haben hier einen Spieler, wir holen uns da noch den nächsten Superstar und irgendwie muss der Coach dann zusehen, wie die zusammenspielen. Nein, hingehen, sagen, wir brauchen den und den Spielertypen auf dem Flügel, der muss zu dem und dem Spielertypen im Frontcourt passen und wir hätten gerne den und den Point Guard mit dem Anforderungsprofil. So anders kommst du doch jetzt nicht ohne Draftpicks. Wie willst du sonst wieder in die Reichweite der Playoffs kommen? Ich meine, die Boston Selbst im Osten. Celtics, wir haben die Boston Celtics gerettet. Wir sind der Grund, warum die Boston Celtics in 5 Jahren wahrscheinlich wieder um die Meisterschaft mitspielen. Ist so. Und fünf andere Teams, die Picks dahin schaufeln. Ja, aber 3 Picks, die kriegen 3 Picks und davon werden wahrscheinlich 2 Stück in der Lottery sein, wenn es so weitergeht. Mindestens. Ja. Es ist echt traurig. Es ist eigentlich gar nicht mehr witzig. Es ist eher traurig. Wie man eine schöne Franchise, vor allen Dingen, ja, einen schönen Stadtbezirk, so runterwirtschaften kann. Und wie du selbst sagst, das soll ja eigentlich auch weiter wettbewerbsfähig sein, das Ja. Team. Aber das ist überhaupt nicht dann, wenn du das. Ich meine, wie kann man Lopez für Perkins. Ne, wie kann man? Wie kann man überhaupt mit dem Gedanken spielen und sagen, ganz ehrlich, ich meine, was hat OKC jetzt wirklich, was für Brooklyn erstrebenswert ist, den Deal einzugehen? Was? Ja, eben. Die Thunder haben ja auch nicht so viele Spieler im Kader, wo du sagen kannst, die sind NBA-tauglich. Ja, Also okay, jetzt, NBA, aber ja, ich weiß, was nein, du nein, ich meine meinst. jetzt, das war jetzt wieder falsch ausgedrückt. Ja, auf jeden Fall Spieler, die weiterhelfen. Ja, eben, Spieler, die, ja. Spieler, die, wenn sie mehr Spielzeit haben, einfach einem Team helfen können. So. Und dann hast du halt bei den Thunder nicht so viel. Brauchst du im Endeffekt auch nicht wirklich, weil du halt mit Russ und KD genug Offensivpower hast, mehr oder weniger. So, dann hast du noch Waiters und Reggie von der Bank. Serge. Serge natürlich. So, und dann bleibt halt nicht mehr viel Platz für andere Spieler. Aber ich glaube auch nicht, dass da so viele Spieler auf der Bank sitzen, also die jetzt ein goldenes Talent sind, wo man sagen kann, wenn der mehr spielt, dann wird er was. Also ich So. finde die Und beiden, also das ja. soll jetzt nicht respektlos gegenüber den Thunder sein. Das ist jetzt nur einfach meine objektive Meinung oder subjektiv vielmehr in den Spielen, von denen ich oder die ich gesehen habe, vielmehr. Ich finde das Da halt ist für halt beide nichts. Franchises total komisch, den Deal. Ja, ich verstehe auch nicht, warum. Ich verstehe das. Ich verstehe den Ansatz des Trades einfach gar nicht. Und ich glaube, da ist schon das Problem. Definitiv. Ja gut, haben wir jetzt ein bisschen über die Nets mal wieder herziehen müssen. Ich habe auch langsam die Schnauze voll. Ich hoffe, ich muss in dieser Saison nie wieder über den Nets-Import reden. Ich befürchte, das wird aber nochmal auf mich zukommen. Aber gut, Immerhin musste ich mich nicht aufregen. ja, nächste Woche dann wieder. Wieso? Weiß ich nicht. Die Heat haben ja immer Weiter. das Potenzial, irgendwie mal. Naja. Ja, gut, das stimmt. Ich drücke natürlich die Daumen. Ich würd mich freuen, wenn ihr weiterhin sportlich relevant bleibt. Seid Ich ihr ja mich auch. auch. Ja gut, dann war es das soweit. Ich glaube, über den Blog brauchen wir jetzt erstmal nicht reden, weil da kommen jetzt ein paar Veränderungen, aber das kriegt ihr dann bei Zeiten schon mit. Und wir wollen erstmal gucken, ob das alles die Ideen, die wir haben, ja, praktisch realisierbar sind. Von daher, kurz und knapp. Mach's gut, bis nächste Woche. Danke für das Gespräch. Hau rein. Immer wieder gerne. Hau rein. You know what's clutch?